Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 862, an Schiller. Meine Arbeit hat gut gefördert, ob sie gleich viel weitläufiger geworden ist, als ich gedacht habe. Einige Motive gegen das Ende sind noch auszuführen. Übrigens ist alles schon ins Reine und in die Rollen geschrieben. Sonntagabend hoffe ich, Ihnen es vorzulesen. Versagen Sie sich nicht, denn montags muss ich Leseprobe halten. Freilich, wenn man die Arbeit könnte 14 Tage liegen lassen, so ließe sich noch manches daran tun. Ich konnte freilich nicht alle Motive egal ausführen. Ich werde über 20 Auftritte bekommen, worunter freilich sehr kleine sind. Doch sieht man daraus wenigstens das mannigfaltige Hin- und Widerrennen der Personen und auch die Mannigfaltigkeit der Motive, da sie nicht ohne Not kommen und gehen. Leben Sie recht wohl. Ich kann wohl sagen, dass ich diese Arbeit mit desto freier Mut unternommen habe, da Sie die Idee und Anlage zu billigen schienen. Jena, den 11. Juni 1802. G.